dass du aufwachst neben mir. Ich bin so froh, dass es dich gibt an jedem Tag. Mit dir ist einfach alles schön und das soll niemals mehr vergehen. Ich hab mich gleich in dich verliebt, als ich dich sah. Ich hab gewusst beim ersten Blick, ich find bei dir das große Glück. Du bist der Sonnenschein für mich, ja, ich liebe dich und würd für dich tun, was immer du willst. Du bist der Sonnenschein für mich, ja, ich hab nur dich, weil du meinem Herz die Träume erfüllst. Denn du hast meine ganze Welt lächelnd auf den Kopf gestellt und die verlorene Zärtlichkeit zurückgebracht. Du bist ganz einfach wunderbar, das sieht doch jeder sonnenklar. Was früher war, das zählt für mich ab heute nicht mehr. Ich hab gewusst beim ersten Blick, ich find bei dir das große Glück. Ja, ich liebe dich und würd für dich tun, was immer du willst.